als ich am frühen Abend des 22. Dezember 2009 auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über mein Auto verlor, als es das Brückengeländer durchstach und dieses nachgab, als sei es schmelzender Zinn. Als es mich in meinem alten Ford Taunus in dieses unerbitterliche Nichts torpedierte und ich das nutzlos gewordene Lenkrad umklammerte und auf das wirkungslose Bremspedal trat. Und als ich nach etwa 4 Sekunden Blindflug die Nase des Ford Taunus absenkte und ich in die Tiefe blickte und sah, dass ich wohl noch ungefähr 40 Meter tief fallen würde, ehe ich mitsamt meinem Auto auf das Wasser aufschlage. In dem Moment also, in dem ich meinen Tod entgegenflog, stieß ich einen Schrei aus. Einen entsetzlich glühenden Schrei, der all mein Schaudern und all meine Verzweiflung in sich trug. Mit sich den herb bitteren Vorgeschmack meines Todes. Und als ich schrie, da rührte mich das Gefühl, dass die Zeit, meine Zeit, inmitten meines elenden Wiegeschreis erstarrte. Sie fühlte sich an wie ein gelernter Prophet. Auto klebte in der Luft, ordnete sich ebenso diesem Klageton unter, der wieder und wieder in mir nachhallte, wie eine untröstliche Prophezeiung. In diesem Moment fühlte ich, dass meinem allerletzten Schrei die Kraft eines mächtigen Naturgesetzes innewohnte, dem sich selbst die allmächtig scheinende Zeit, wenn auch nur für einen Wimpernschlag und wenn auch nur in meiner eigenen Wahrnehmung unterzuordnen hatte. Doch nur einen Atemzug weiter trieb es mich mitsamt meinem zu einem Geschoss entarteten Auto hinab in mein kaltes, nasses Grab. Mitleidslos wuchs dieses vor meinen Augen immer weiter an und weitete sich zu einem Meer des Entsetzens. Und als ich meine Augen kurz vor dem Aufschlag auf das Wasser, vor diesem für mich so unfassbaren und doch unausweichlichen Augenblick meines Todes verschloss, da sah ich zum ersten Mal dieses Licht. Dieses Licht, das so viele Menschen, die einmal auf der Schwelle des Todes standen, gesehen haben wollen. Doch eine mich beißende Druckwelle entriss mich diesem Licht. Erbarmungslos stach diese brachiale Flut mir meine Augen auf. Und so musste ich mit ansehen, wie mich mein Nachtmahr schluckte. Blut erst die Motorhaube verschlang und dann die Windschutzscheibe bersten ließ. Und dann kam er mich holen, der Tod. Die Flut brach über mich herein und grub sich in mein Gesicht, schlug wie entfesselt auf dieses ein und riss mir meinen Schlund auf. Kehle augenblicklich mit eisigem Wasser zu fluten. Und als ich einen letzten nichtigen Versuch unternahm, das Wasser auszuspucken, da spürte ich, wie sich mein Leben aus meinem Leib würgte, wie etwas mir meine Herrschaft über mein Selbst entriss. Und dann erschien es mir wieder. Licht. Doch wer oder was hinter diesem Licht auf mich wartete und ob überhaupt irgendetwas hinter diesem Licht auf mich wartete. Es ist mir nicht möglich, es euch zu sagen, da ich, nachdem ich zum zweiten Mal in dieses Licht eingetaucht bin, aufhörte, einer von den Lebenden zu sein. Einer von den Lebenden zu sein.